durch das Himmelslichte wogen, von des Liedes Macht gezogen, schwingt sich kühn der Sänger hin. Zu dem Donnerklang der Sphären schlägt er sich das Herz zu klären, doch erblindet bleibt der Sinn. Zu den Sternen will er flüchten, sich den inneren Drang zu lichten, zu den Sonnen will er fliehen. Doch aus Bleichen in die Sterne, Sonne fliehen zur ewigen Ferne, wo sie zart im Matt verglühen. Ach, er sucht die Ideale in des Himmels weiter Schale, die sich bläulich brillend baut. Und in heiligen Verlangen will er lieben sie umfangen, wie der Bräutigam die Braut. Nimmer kann er sie ergründen, um des Lebens Quell zu finden, treibt sie ihn ohne Rast um Ruh. Da greift die Erde ihn wieder und verzweifelt stürzt er nieder und der Himmel schließt sich zu. Doch auf einmal welcher Schimmer, glänzend wie der Sonnenflimmer auf der grünen Spiegelflut. Was durchbricht den Nebel, Schleierlichter wie der Sternenfeuer hört der Sonnenblut. Wie dem Chaos erst entronnen und der Freiheit Luft gewonnen, Eros sich auf Wolken biegt. Und da er die Nacht uns gebunden und die Schöpfung überwunden, Liebe an die Welt sich schmiegt. Steht aus trüblem Dunkel, glänzend schön als Karfunkel, eine himmlische Gestalt. Und gestillt ist all sein Streben, es ergreift ihn neues Leben mit geheiligter Gewalt. Welch ein Götterbau der Glieder, Erde stürzt verheerend nieder, goldne Sichel grüße sie. Seht ihr, neigen sich die Sterne und aus unbekannter Ferne tönt die Welt in Harmonie. Und vereint mit ihrem Klange singt das Lied mit heil'gem Drange, das aus Sängers Munde geht. Denn das Sehnen sich gelichtet und das Dunkel ist vernichtet und der Liebe Banner weht.